Kultur wie eine Hochkultur zerfällt. Gleichgültig nehmen sie den Schwindel hin, ohne zu hinterfragen. Nach Wagemut steht ihnen nicht der Sinn, sie wollen nichts für ein besseres Deutschland wagen. Doch schimpfen, beklagen, darin sind sie gut, das können sie. Das Büßergewand eng an liegen, tritt man sie auch wie blödes Vieh. Ich will nicht zu ihnen gehören, zu diesen satten Bundesbürgern, die sich an Kleinigkeiten stören, doch Missstände im Lande verschönern. Ich will ihnen dein Lachen für ihre Niedertracht, die schönen Redner bestrafen, die uns das Übel gebracht. Ich will dem Unmut im Land meine Stimme geben, denn es ist Zeit, dass die Guten sich endlich erheben. Noch mehr einbringen, es geht das Schicksal, es gelingt zu erzwingen, die uns die Ketten mit einem Lächeln anlegt, denn warten nicht, dass wir die Flucht nach vorn antreten. Das Büßergewand hängt an.